Hallo und herzlich willkommen zum Irgendwo Zwischen Podcast. Warum eigentlich irgendwo zwischen, Chrissy? Ja, erste Frage, gute Frage. Irgendwo zwischen ist im Grunde ein wunderschöner Titel von Kinderzimmer Productions, einer geliebten Band von mir. Und der Titel hat eigentlich mit dem Inhalt des Podcasts nichts zu tun, ist auch kein Musikpodcast, aber irgendwo zwischen beschreibt so ein wenig das Gefühl, was wahrscheinlich der eine oder die andere schon mal selbst empfunden hat im Leben. Man ist oft oder man fühlt sich oft irgendwo zwischen und hat immer so das Gefühl, es gibt Dinge, die vor einem liegen, Dinge, die hinter einem liegen, aber man ist natürlich immer nur an der einen und selben Stelle und deswegen, das ist ein sehr offener Titel, der viel Raum für Interpretation lässt und genau das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz dieses Podcasts. Wow, ganz schön deep. Natürlich, so bin ich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ja, also wir befinden uns immer zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und für mich ist irgendwo zwischen auch noch der Zeitpunkt, zu dem wir uns eigentlich unterhalten. Nämlich, das ist immer irgendwo zwischen Mittag und Kaffee, zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Kind abholen und keine Ahnung, noch einen Text schreiben. Immer dann unterhalten wir uns. Nämlich, wir sollten vielleicht dazu sagen, wir sind seit 22 Jahren zusammen und auch verheiratet. Aber nicht 22 Jahre verheiratet. Nein, Nicht nein. ganz. Jetzt frag bitte nicht, wie lange. Ich könnte es beantworten, im Gegensatz zu dir. Okay, aber das ist eben die Grundlage. Wir kennen uns eben schon super lang und haben mega Vertrauen zueinander und deshalb können wir nahezu alle Themen miteinander besprechen, ohne darauf zu achten, was denkt der andere von einem. Und es ist auch sehr differenziert möglich, weil Chrissy eher so, naja, wie soll ich es nennen? Ich bin innerlich tot. Ich hätte jetzt gesagt, ein optimistischer Realist. Okay, ja. Ja? Es klingt vielleicht etwas besser als innerlich tot, ja, gebe ich zu. Ja, vielleicht, er war mal ein sehr pessimistischer Realist, vielleicht auch Pessimist, aber inzwischen ist er optimistischer Realist und ich bin so, oh, wie bin ich? Also eine gute Frage, auf die bestimmt viele Menschen eine unterschiedliche Antwort geben würden. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, dass du der insgesamt optimistischere und vor allem aktivere Mensch von uns zweien bist und auch immer schon warst. Und deswegen auch mich insofern da ein wenig beeinflusst hat, was meine Reise wie war das, vom pessimistischen Realisten zum optimistischen Realisten sicherlich mit, ja, getragen hat. Genau. Ja, okay. Das ist eine gute Beschreibung. Jetzt wisst ihr, wo wir starten. Ja, und thematisch haben wir gar kein Thema. Es geht einfach Also, um alles und nichts. jetzt schon mal viel Spaß bei dieser Vorstellung. Es geht um nichts. Doch, es geht um nichts und doch geht es um alles. Irgendwo zwischen halt. Ja. Der Name ist einfach perfekt gewählt. Ja, irgendwo zwischen. Und dieser Podcast, das ist ein Herzensprojekt. Wir haben da schon länger Lust drauf und jetzt haben wir endlich damit gestartet. Und ich bin extrem gespannt, wohin das führt. Wir haben uns natürlich auch überlegt, über was könnte man denn so in der ersten Podcast-Folge reden. Und dann haben wir lange überlegt. Ist uns nichts eingefallen und deswegen machen wir das, was wir jetzt gerade tun. Nee. Ja, also wir unterhalten uns einfach jetzt die ganze Zeit über uns. Nein, das können wir keinem antun. Nee, also es gibt tatsächlich ein Thema für die erste Podcast-Folge. Und zwar ein Thema, mit dem wir uns auch relativ häufig befassen. Ich wahrscheinlich mehr Probleme habe oder insgesamt mehr darauf reagiere als Chrissy selber. Vielleicht sollte ich auch noch sagen, wer ich überhaupt bin. Denn dass Chrissy Chrissy ist, haben wir jetzt schon öfter gehört. Also ich heiße Henny. Und Chrissy nennt mich schon von Anbeginn der Tage Frau P. Also nicht wundern, wenn er mal Frau P sagt, damit bin ich gemeint. Ja, ist eine lange Geschichte, vielleicht bei anderer Gelegenheit. Ja, ist auch jetzt nicht so spannend. Also Frau P. sitzt mir gegenüber und ich bin Chrissy. Das ist auch, das muss reichen. Ja, vielleicht laden wir uns auch irgendwann mal noch einen Gast ein, aber dazu müsstest du dein Zimmer aufräumen. Ja, ja, oder wir nehmen einfach irgendwo auf, wo Platz ist. Das wäre vielleicht auch, das wäre jetzt dann eher so meine Vorstellung. Aber egal, ja. Gut, okay. Also jetzt bin ich nochmal vom Thema abgekommen. Das habe ich noch gar nicht verraten. Also es geht um ein Thema, das mich mehr betrifft als Chrissy, aber im Endeffekt uns alle betrifft. Und zwar Bewertungen. Das klingt jetzt irgendwie so total lame, aber in Wirklichkeit bestimmen Bewertungen ziemlich viel. Bewertet jetzt bitte nicht schon das Thema, bevor ihr es gehört habt. Den Podcast auch nicht. Genau. Deswegen, es ist eigentlich, ist das so, das ist so die Sicherheitsvariante. Man macht ein Thema und wenn einer was dagegen hat, kann man ja gleich sagen, ah, Thema nicht richtig verstanden. Bewertungsopfer. Genau, so sieht's aus. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, also ich bin ein Fan von Bewertungen. Wenn wir in Urlaub waren, dann mache ich so die Rundreise nachher nochmal. Also ich gehe so alles durch, wo wir waren, wenn Google mich nicht eh erinnert, wo wir waren und mich fragt, wie ich das fand. Und dann schreibe ich Bewertungen. Ich schreibe, wie es dort war, wie es für Kinder ist, denn wir haben auch ein Kind. Und dann ist das interessant. Ich selber lese auch Bewertungen bei allem. Egal, was ich kaufe, was ich tue, ich lese immer vorher eine Bewertung. Manchmal gucke ich sogar nur diese Sterneanzahl und alles, was unter 4 ist, fällt schon mal komplett weg. Bisher. Das ist wahrscheinlich auch einfach Standard, weil das ganze Leben mittlerweile eben online sich abspielt. Und ja, man versucht sich ja irgendwie zu orientieren, wenn man was sieht. Also die meisten Menschen sind ja misstrauisch, so will ich es jetzt einfach mal sagen. Und wenn man dann halt irgendwas sieht, was dann 4,9 von 5 Sternen hat, denkt man, oh, das muss was Gutes sein. Also ich meine, oh, das ist ja, das sind normal. Nicht 5 Sterne, denkt man. Genau, das kann natürlich auch sein. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn man sich jetzt mal anschaut, was die Wertigkeit, also der tatsächliche, den tatsächlichen Wert von Bewertungen angeht, sind wahrscheinlich so mittelgute Bewertungen wahrscheinlich die ehrlichsten. Das heißt, wenn man wirklich wissen will, wie irgendwas ist oder wie ein Produkt, eine Dienstleistung, was weiß ich, ist und man sieht so, weiß ich nicht, eben die super guten Bewertungen, dann findet man meistens auch super schlechte Bewertungen. Das liegt eben daran, wenn jemand zufrieden ist, lobt er es über, wie sagt man, über den grünen Klee. Und wenn jemand irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann gibt es halt maximal, also es gibt ja eh nur weniger als 1 Stern, gibt es ja nicht. 0 Sterne kann man ja nicht vergeben. Zum Leidwesen vieler, das wird ja eben oft auch sozusagen, wenn ich 0 Sterne geben könnte, würde ich 0 Sterne geben. Aber wenn man wissen will, wie etwas wirklich ist, sind wahrscheinlich die 3-Sterne-Bewertungen die ehrlichsten, weil die sind am ausgewogensten, dass jemand sagt, okay, man kann, es ist okay, das und das ist gut, aber das und das ist auch nicht so toll. Und da kriegt man, glaube ich, tatsächlich ein besseres Gespür für das eigentliche Ding. Aber das, ich glaub, ja, wer hat auch schon 5 Sterne? Das ist schon suspekt. 5 Sterne Deluxe. Ja, die haben 5 Band, Sterne. Die hatten 5 Sterne, beispielsweise. Ja, also, und ne, wenn ich sagte, bisher, inzwischen ist es so, dass ich mir tatsächlich auch die Sachen anschaue, die vielleicht weniger Sternebewertung haben. Okay, es war jetzt neuester Fall. Ich habe einen Termin bei einem Facharzt gesucht und weil die alle einfach total überlaufen sind, bin ich von den 5 Sterne und 4,9 abgerückt und habe gedacht, komm, ich gebe mal einem 3,5 Sterne auch eine Chance, dass ich auch vielleicht diese, genau, auch diese Ärzte sind auf unser Geld angewiesen. Genau. Denk doch mal an die 3,5 Sterne Ärzte. Nee, aber dann hätte ich vielleicht noch vor Jahreswechsel einen Termin bekommen. Und von daher, ja, schaue ich mir jetzt auch die 3,5-Sterne-Bewertung an und siehe da, es gibt super gute. Es gibt aber auch welche, die, ja, den nicht so gut fanden. Und das ist ja einfach, wie du sagst, so der Querschnitt. Man findet doch nicht alles immer nur 5 Sterne. Und genau da liegt ja auch so ein wenig das Problem, weil man hat natürlich keine Ahnung. Ich meine, da ich nicht der große Mathematiker bin, werde ich jetzt einfache Zahlen nehmen, aber beispielsweise, wenn man irgendwie sieht, keine Ahnung, etwas hat 3 Sterne, 3 von 5, würde man sagen, ist so lala. Aber das kann halt auch sein, dass einer einen Stern gegeben hat und einer hat 5 Sterne gegeben. Das heißt, niemand von denen war so lala zufrieden, sondern einer war total begeistert, einer war total angenervt von dieser Geschichte. Das heißt, die Sternebewertung an sich gibt ja nur, ich meine, es ist klar, aber es gibt ja nur den Durchschnitt, spiegelt ja nur den Durchschnitt wider. Und insofern, ja, ist das immer mit ein wenig Vorsicht zu genießen. Klar, je mehr Bewertungen es gibt, umso eher kann man dann halt sagen, okay, keine Ahnung, wenn jetzt wirklich da 95% total überragend sind, kann man sagen, ja, ist ein richtig gutes Produkt oder hat richtig gute Bewertungen gekauft. Ist ja so ein weiteres Problem. Aber deswegen, also gerade bei wenig Bewertungen, da wird es halt eben dann auch nicht so aussagekräftig, denn die Bewertungen sagen exakt nicht das aus, was die Leute gesagt haben, nämlich einmal total cool und einmal total mies. Ja, meistens sitzt dann ja auch noch Mama, Papa, Onkel, Tante, die dann auch noch eine Bewertung schreiben, gerade wenn man so neu ist irgendwie. Ja, also ich selber habe auch ein Geschäft und mir ist das neulich passiert, dass jemand wirklich einen Stern bewertet hat und ich kannte die Person gar nicht. Also es war gar kein Kunde von mir. Und dann steht das da und dann überlegst du, okay, wie reagiere ich jetzt darauf? Schreibe ich Google und lass das löschen? Beauftrage ich irgend so eine Agentur, die sich um Google-Löschungen kümmert, wenn du es selber nicht hinbekommst? Google-Löschungsagentur. Genau. Weit Ja. verbreitetes Berufsfeld. Geschäftsmodell. Ja, neben Abmahnanwälten ist das cool, kann man ja beides verbinden. Passt irgendwie auch thematisch zusammen. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, wie reagiere ich darauf? Und ich finde es eigentlich auch charmanter insgesamt, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, wenn man auf eine negative Bewertung reagiert. Also wenn man die nicht löschen lässt, es sei denn, es ist jetzt wirklich was total Beleidigendes oder keine Ahnung, Menschenverachtendes, so schlimm war es jetzt nicht, dann schon. Aber ansonsten ist es, glaube ich, die bessere Art, darauf zu reagieren. Und ja, das klarzustellen oder aus seiner Sicht zu nennen, ohne die Kunden zu beleidigen, auch das haben wir schon gesehen. Gell, wir haben eine Zeit lang gerne mal so Bewertungen durchgelesen und dann, wenn dann so Inhaber, wenn du sagst, ja, das Schnitzel, das war leider total zäh und dann kommt da drunter, ja, und du bist eine total dumme Kuh und komm bloß nicht mehr in mein Restaurant, allen anderen hat das Schnitzel geschmeckt. Das ist irgendwie auch nicht so cool, ne? Nee, und vor allem, wenn das Schnitzel ja tatsächlich allen anderen geschmeckt hat und alles cool ist, gibt es ja keinen Grund tatsächlich. Also dann müsste der Inhaber ja tatsächlich so in sich ruhen, in dem Bewusstsein, meine Speisen sind so deliziös. Es muss sich dabei um einen, Troll. um einen Troll handeln, oder eben jemanden mit wirklich einem furchtbaren Geschmack. Insofern, ja, ist immer mit ein wenig Vorsicht zu genießen, sowas. Also das sagt ja dann sagt ja die Reaktion auf die Bewertung, sagt ja dann nochmal mehr über den Inhaber aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese die Bewertung von einem Restaurant, sehe, da schreibt einer, das Schnitzel war widerwärtig, dann würde ich vielleicht noch sagen, so, okay, der hat sich vielleicht auch sonst über irgendwas geärgert oder, keine Ahnung, mag das Restaurant nicht oder mag den Inhaber vielleicht persönlich nicht. Und könnte darüber hinwegsehen, wenn alle anderen Bewertungen vielleicht dann gut sind oder besser sind. Aber wenn der Inhaber dann eben dann noch unfreundlich wird und man merkt, okay, da scheint es irgendwie ein menschliches Problem zu geben, wird es natürlich schlimmer dadurch, durch die Reaktion. Insofern, in dem Fall wäre es wahrscheinlich dann wirklich besser, nicht zu reagieren, obwohl das natürlich die, ja, sagen wir Professionellere die Art. professionellere Variante wäre. Genau. Ja, aber guck, und dann ist man schon mittendrin im Charakter von Bewertungen, nämlich es ist einfach mega subjektiv. Eine Bewertung, die mich trifft, wenn sie schlecht ist, könnte dich völlig kalt lassen, was wahrscheinlich auch so wäre. Es hängt einfach damit zusammen, was für Themen habe ich gerade am Bein oder was sind so meine wunden Punkte. Und wenn die dann jemand anspricht in so einer Bewertung, na ja klar, dann ja, also auch bei dieser schlechten Bewertung, die ich jetzt bekommen habe, das hat mich nicht persönlich angegriffen. Ich habe mich wirklich nur gefragt, ach du Scheiße, was war das? Welcher Auftrag war das zur Hölle? Ich kann mich nicht erinnern. Wann soll das passiert sein? Ja, wenn man die Namen schon nicht kennt, ist es ja in der Tat ein wenig schwierig, das zu rekonstruieren. Also man kann sich ja Kritik tatsächlich in dem Fall nur zu Herzen nehmen, wenn man auch wirklich weiß, worum es konkret Ja. geht. Also wenn es dann heißt, alles ist scheiße, das ist keine Bewertung, weil derjenige oder diejenige, die die Bewertung geschrieben hat, kann ja nicht beurteilen, ob alles scheiße war, sondern eben nur in ihrem konkreten Fall. Und wenn das dann nicht mehr rekonstruierbar ist, um wen es sich da überhaupt handelt und der Name in dem Sinne gar nicht auftaucht und man dann entweder denkt, entweder ist es komplett fake, dass da irgendjemand anderes da eine Bewertung schreibt, oder es ist, weiß ich nicht, die Schwester vom Schwager seiner Cousine, die da irgendwas schreibt. Ja, das ist dann halt schwierig. Ja, und genau, es ist schwierig und man fragt sich auch so, was veranlasst jetzt jemand dazu, das zu schreiben? Weil auch oft sind die Bewertungen, wenn die schlecht sind, gleich beleidigend. Also das funktioniert nicht auf Sachebene, sondern dann fühlen Menschen sich von Schnitzeln oder irgendwelchen anderen Produkten oder Dienstleistungen richtig angegriffen. Geil sind auch Bewertungen, wenn man so in einer Ferienwohnung war und dann so, ja, ich kann leider nur 3 von 5 Sternen geben, weil der Weg zur Ferienwohnung, da war ein Schlagloch in der Straße oder so irgendwas, was gar nichts damit zu tun hat. Oder genau wie 5-Sterne-Bewertung bei Amazon. Erster Punkt, es wurde schnell geliefert. Ja. Wo man denkt so, ja, wir haben es mittlerweile verstanden. Amazon liefert schnell. Das ist jetzt mittlerweile gang und gäbe. Bestellst du bei Amazon? Natürlich nicht, niemals. Du gehst doch in den örtlichen Einzelhandel. Ja, natürlich. Ich unterstütze. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich noch eine andere Geschichte. Damit. Erzähl sie, um was ging es? Im Fußbad? Nee. Was war das, was du im Ort kaufen wolltest und was nirgendwo im ganzen Saarland erhältlich war und du wolltest dem Einzelhandel eine Chance geben? Es war tatsächlich ein großer Behälter. Man merkt, also ja, ich gehe so langsam auf die 80 zu, das weiß nur niemand. Es war tatsächlich ein Sieht auch nicht so aus. Nee, es war tatsächlich ein Fußbad, aber ein sehr hohes Fußbad, um aufsteigende Fußbäder machen zu können. Also das heißt, man steht da drin oder man sitzt da und hat die Beine drin und das Wasser reicht einem bis knapp unter die Knie. Und man kann da, es ist einfach wie ein großer, eigentlich ist es wie ein großer Wassereimer oder eine große, wie so eine, keine Ahnung, eigentlich eine Riesenschüssel, aber die muss halt hoch sein und darf halt nicht zu groß sein, weil ansonsten muss man da Hunderte von Liter Wasser reinkippen. So, auf jeden Fall gibt es diese Dinger. Und ich habe die gesehen bei Amazon und dachte so, nee, wir haben ja hier Sanitätshäuser. Ja, wir wohnen hier in einer strukturschwachen Region, aber was es hier gibt, sind alte Menschen natürlich. Deswegen gibt es auch Sanitätshäuser. Und ja, was soll man sagen? Ich war zu Fuß in 3 Sanitätshäuser gelaufen und man hat mich überall angeschaut, als wollte ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kryptonit kaufen oder so. Gab's nicht. Müsste man bestellen. Da dachte ich so, ja super, das kann ich aber selbst machen. Da fährt ja trotzdem dann irgendein Lieferwagen los und liefert dann dieses Ding ans Sanitätshaus und ich muss es dann noch abholen gehen. Und dann wahrscheinlich auch mehr bezahlen, wie wenn ich es mir selber... Also es ist schwierig, ja, das jetzt so nebenbei. Im Übrigen habe ich das Ding nie gekauft. Auch nie bestellt. Also insofern... Es waren so viele Hürden im Weg zu deinem Fußbad, dann waren die aufsteigenden Bäder, was sollten die bewirken? Das ist gut gegen am Beginn der Erkältung. Ist egal, die Beine waren dann ja warm vom Laufen. Ja, okay, gut. Hat sich erledigt. Ja, diese kurze Exkursion, sagt man so. Exkurs, ja. Exkursion hat man in der Schule gemacht. Exkursion stimmt, nach Heidelberg, was. Ja. Okay. Ja. Okay, ja, also lass uns mal nochmal auf Bewertungen zurückkommen. Also ich fand diesen Exkurs wunderbar. Also 5 Sterne, dann also, haben wir jetzt die... 5 Sterne für diesen Exkurs. Ja, genau, haben wir die. Der rote Faden war nicht verloren. Also wer das gedacht hat, der hat einfach nur nicht aufgepasst. Das wollte ich damit sagen. Okay, also 5 Sterne für diesen Exkurs. Stimmt. Ja, so die Bewertung an sich. Ich bin auch noch ein bisschen mehr betroffen, weil ich mich in Social Media ein bisschen mehr bewege. Hauptsächlich. Ein bisschen mehr ist gut. Nämlich 100% mehr. Ich bewege mich da. Ja, am Anfang habe ich mich geweigert. Ich wollte keinen Instagram-Account, aber es macht einfach so geschäftlich gesehen ziemlich viel Sinn. Und ich bin auch jetzt voll das Opfer. Ich morgens nach dem Aufstehen, okay, ja, ich habe damit aufgehört, direkt in Instagram reinzuschauen. ich mache jetzt erstmal noch andere Sachen, aber dann gucke ich halt direkt, ne? Und dann schaue ich, ja, wer hat denn alles meine Story geguckt? Gab es da vielleicht auch ein paar Herzchen oder was ist denn mit den letzten Beiträgen passiert? Wie viele Likes habe ich denn? Und hat sich was an meiner Followerzahl verändert? Zwei sind weg. Oh nein, was ist passiert? Was ist der Grund dafür? Was habe ich getan? Ja, und das mag ich eigentlich gar nicht, dass ich davon ja, schon so ein Stück weit, ne, abhängig ist jetzt übertrieben, ne, aber dass mich das betrifft. Es macht mich betroffen, wenn ich Follower verliere. Und dass ich das sage oder das überhaupt so ein Thema für mich ist, das hätte ich vor ein paar Jahren noch nie gedacht. Ich glaube aber, dass das tatsächlich ein Phänomen ist, wo, ja, ich will jetzt nicht sagen niemand, aber so gut wie niemand davor gefeit ist. Also sobald man sich da engagiert in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt privat ist oder beruflich oder was auch immer, man öffnet sich ja automatisch ein Stück weit. Ob das jetzt tatsächlich geöffnet ist im Sinne von echt oder ob das jetzt eher auch so ein bisschen, also bei Instagram habe ich dann irgendwie, was ich davon mitbekomme, eigentlich eher so den Eindruck, da ist eigentlich 80% eh gefaked und es geht darum, sich da schöner darzustellen, als man ist oder was? Das Leben interessanter darzustellen, als es ist. Aber ganz unabhängig davon, man öffnet sich ja so oder so. Und selbst wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt hier ein gefaktes Bild von mir, bei dem ich super toll ausschaue. Oder das siehst du auch so. Ja, vielen Dank. so ein oder, Hundefilter, Snapchat. So sehe ich in echt aus. Ja. Deswegen brauche ich das nicht. Süße Öhrchen. Genau. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, man macht da irgendein Bild von sich und steht da vor irgendeiner, weiß ich nicht, irgendeiner tollen Kulisse im Urlaub oder was auch immer. Egal, ob das jetzt dann gefaked ist oder nicht, aber man macht das ja zu irgendeinem Zweck. Also man geht ja nach draußen, weil ansonsten würdest du ein Bild von dir selbst machen und es in dein Tagebuch kleben. Hast du ein Tagebuch? Nein, habe ich nicht, aber ich habe auch kein Social-Media-Tagebuch, in dem ich mein Leben dokumentiere. Nee, was ich damit sagen will, man macht das ja schon, es gibt ja einen Grund, warum man das macht. Man will ja schon auch anderen zeigen, hier ist dies und jenes. Und damit macht man sich halt automatisch angreifbar. Das ist halt ganz normal. Und die Bewertung erfolgt so oder so. Ob das jetzt tatsächlich eine tatsächlich erfolgte Bewertung ist, dass jemand was drunter schreibt im Sinne von total toll oder total scheiße. Oder dass andere Menschen sich ein Urteil irgendeiner Art und Weise erlauben. Das ist halt normal, weil jeder, der irgendetwas sieht von jemand anderem, urteilt in irgendeinem Sinne schon darüber. Es sei denn, es ist einem wirklich absolut egal. So. Aber sobald man auch nur ansatzweise irgendeine Beziehung zu demjenigen hat oder zu Themen, die der in einem selbst anspricht, also klar, wenn da einer irgendwie so einen auf Luxus-Lifestyle-Millionär-Gedöns macht und jemand ist halt, hat halt Probleme mit seinen Finanzen oder keine Ahnung, fühlt sich halt vom Leben schlecht behandelt, ja, das erzeugt halt Neid, ist ja klar. Also, so, und dann gibt es halt automatisch eine Bewertung. So wie wenn du so Videos gezeigt bekommst von Leuten in irgendwelchen Privatjachten, die sagen, du willst auch lernen, wie man jetzt genau, eine Million Dollar bekommt. Genau, eine Million die Dollar. Die musst du ja erstmal umwechseln. Genau. Wie viel bleibt denn da noch hängen? Genau, das ist der Wechselkurs. Das ist meine größte Sorge bei dem Thema. Mhm. Ja, genau, nee, da bin ich schon beeindruckt und aber mir hilft halt, dass ich selbst schon zwei, drei Yachten habe. So, und deswegen ist das für mich. Die? Deswegen habe ich die. Oh mein Gott, weil das niemand weiß. Er führt ein Zweitleben. Oh nein, davor hatte ich immer Angst. Naja, gut, dafür verbringst du aber noch ganz schön viel Zeit hier zu Hause. Die ich schone. Idiot! Genau. Nee. Tja. Sind wir jetzt überhaupt dazu gekommen? Social Media und Bewertungen. Bewertungen sind immer subjektiv und genau das ist es. Das Tolle ist ja, es gibt ja sogar beispielsweise mit der Schufa gibt es ja beispielsweise ein, wenn man so will, ein Privatunternehmen, das, warum auch immer, die Befugnis hat, über die Zahlungsfähigkeit der deutschen Bürger und Bürgerinnen zu urteilen. Also das ist ja der Gag. Das ist ja keine in dem Sinne staatliche Stelle oder sonst irgendwas, sondern das ist ja ein privates Unternehmen. Cool. Können wir auch mal gründen. Wir bewerten das Aussehen von anderen. Genau, aber da wird das ja eben auch bewertet. Das heißt, das beruht ja alles dann auf irgendwelchen Kennzahlen und so weiter und so fort. Und ich habe mal geschaut, welche Bewertung die Schufa hat. Die lag, als ich geschaut habe, ich glaube bei 1,3. Was? Wie kommt das? Hm. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Wer hat das so bewertet? Genau, also das sind natürlich dann Menschen, Boris Becker, die sich im Gegensatz zu mir die Yacht nicht leisten können. Ja, oder die Yacht auf Pump gekauft haben und den Kredit nicht bezahlen. Ja, genau, die haben halt einen schlechten Schufa-Eintrag dann. Nee, aber genau das ist ja das Thema, ja. Also es gibt dann Stellen, die Befugnis haben zu bewerten, aber die eigentliche Bewertung, wenn ich jetzt bei Google nachschaue, welche Bewertung die Schufa hat. Also ich habe das nur gemacht aus Interesse, weil ich mir gedacht habe schon, dass das irgendwie nach hinten losgeht, ob es jetzt 1,3 oder 1,6 war. 5 von 5 Sternen. Genau, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber das Problem an der Geschichte ist ja, selbst wenn die 0 Sterne, also geht nicht, sagen wir einfach, wenn sie 1,0 Sterne, also die schlechteste Bewertung hätte, wenn da jetzt 5 Millionen Menschen das bewertet hätten mit einem Stern, was ist die Konsequenz? Es gibt keine Konsequenz, Nix. Weil die dürfen das ja weitermachen. Also die werden ja weiterhin eben über die Kreditfähigkeit von Menschen urteilen. Insofern ist dann halt auch da die Frage. Und das müsste den Leuten, die da kommentieren, ja auch klar sein. Und insofern sind wir dann bei dem Thema angelangt, was eigentlich das hast du ja eben schon gesagt, mit diesem Subjektiv, so bin ich drauf gekommen. Oft geht es ja nicht darum, tatsächlich zu bewerten, sondern oft geht es tatsächlich einfach nur darum, seinem Ärger Luft zu machen. Und eigentlich schreit jede so richtig, also so furchtbar schlechte Bewertung ja eigentlich nur, ich bin unzufrieden, ich bin verletzt. Genau, ich wurde nicht beachtet. Irgendwas, ja, das stimmt total. Ja, das stimmt. Es ist einfach nur so eine Art der Meinung hinrotzen. Man will darauf auch gar keine Antwort, man will keine Klärung, denn auch wenn man auf negative Bewertungen zum Beispiel reagiert und eine Aussprache anbietet oder keine Ahnung, jetzt bei der Bewertung, die ich bekommen habe, habe ich angeboten, schick doch nochmal eine Mail, damit ich nachvollziehen kann, welcher Auftrag das überhaupt war. Natürlich habe ich keine Mail bekommen. Ich werde die auch nie bekommen, denn darum ging es nicht. Es ging nicht um Klärung. Derjenige ist durch irgendwas verletzt, angepisst und er will das auch sein und er will das in die Welt rausposaunen und Bewertungen sind eine Möglichkeit, einem anderen, der vermeintlich der Grund dafür ist, ja, ans Bein zu pissen. Ja, es bleibt dann halt die grundsätzliche Frage, bringt das einem dann tatsächlich Klärung? Also wenn ich mich jetzt ernsthaft schlecht behandelt fühle, es ist halt immer auch schwierig jetzt zu urteilen. Ich meine, in deinem Geschäftsfeld, ja, da geht es um Blumen. jemand möchte Blumen und ist dann halt unzufrieden, weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist ja wurscht. Bringt das dann Klärung, wenn man sich dann quasi darüber auslässt und dann eine schlechte Bewertung macht? Das kann ja nur eine kurzzeitige Erleichterung sein. Also wirklich so Zufriedenheit trägt das ja, glaube ich, nicht bei. Ja, es ist ja auch Beschweren und das sagt ja auch schon das Wort. Genau. Du beschwerst dich selber eigentlich damit. Es ist ein Ballast. Es wäre viel, ja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, ich beschwere mich ja eigentlich nie. Aber wenn ich mich jetzt so reinversetzen würde, genau, ich würde mich beschweren. Genau. Ja? Ich versuche es mal zu rekonstruieren, genau, für mich. Das Übermenschentum kurz mal ablegen. Genau, theoretisch nur. Theoretisch. Ja, also dann, wie du sagst, geht es mir ja nicht besser, wenn das passiert ist, sondern ich reiche mich ja noch mehr an mit irgendwie Ärger oder keine Ahnung, je nachdem, was für eine Wunde da gerade geöffnet wurde durch eben das zähe Schnitzel, um mal drauf zurückzukommen. Ja, und als Außenstehender denkt man dann manchmal wirklich so, okay, was genau geht bei dir ab, ne? Ja, und beim zähen Schnitzel, weißt du, dann denke ich immer, was steckt jetzt dahinter, dass man, also wenn das jetzt wirklich so ausartet und man anfängt, den Restaurantinhaber deshalb zu beleidigen oder keine Ahnung was, dann ist es vielleicht wirklich so, dass da irgend so ein Jürgen einen Abend sich machen wollte, einen schönen Abend im Restaurant, hat vielleicht gerade nicht so viel Knatter und leistet sich da ein tolles Schnitzel und hatte mega viele Erwartungen an diesen Abend. Und dann ist das Schnitzel scheiße. Dann musste der Jürgen würgen. Ja, aber dann spricht aus der Bewertung einfach Jürgens ganzer Hass auf seine Lebenssituation, dass er vielleicht gerade nicht genug Kohle hat, was da auch immer mit dranhängt. Und ja, dann ist das so ein Kanal, um das mal der Öffentlichkeit mitzuteilen. Und dann kriegt es halt einer ab. Das ist wie wenn du scheiß Laune hast und ich bin der erste Mensch, den du triffst morgens. Das ist aber auch nur rein theoretisch. So hypothetisch. Es ist schwierig jetzt, mich da reinzuversetzen, ja. Ja, versuch's. Okay. Ich versuch's, ja. Kommt auch nicht oft vor. Ehrlich. Nee, nee. Der ist eher ruhig, der trinkt Kaffee und ist ruhig und mag nicht angesprochen werden. Und ich? Kaffee trinken, Fresse halten. Das sind die zwei Dinge, die ich morgens kann. Laber ihn einfach voll. Genau. Ja, deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass du überhaupt hier bei dem Podcast mitmachst. Ja. Und bereit bist, mit mir zu reden. Also rein auf kommunikativer Ebene habe ich mein Pulver jetzt schon lange verschossen. Also, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, zu kommunizieren, ist wow. Ja. Ja, und dabei 5 Sterne. 5 Sterne für deine Kommunikationsbereitschaft. 5 Sternen. Ja, es ist auch so, dass ich mir Bewertung eigentlich abgewöhnen will. Also jetzt nicht, wenn ich aus dem Urlaub komme und habe was Gutes zu sagen, aber tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt mit was so mega unzufrieden gewesen wäre, dann, ja gut, okay, vielleicht würde ich doch eine Bewertung schreiben, aber ich würde es auf der Sachebene belassen. Ich würde jetzt nicht hingehen und, weil es mir an irgendeinem Ort nicht gefallen hat, einen Rundumschlag machen, sondern dann würde ich genau erklären, warum es mir nicht gefallen hat. Ja, zum Beispiel in der Pension, in der wir waren, in unserem letzten Urlaub. Gut, da hat es dann nach dem Hund gestunken, ne? Da gab es halt 4 von 5 Sternen. Aber ansonsten war doch alles okay. Nasser Hund, genau, das war wahrscheinlich der Teppich, auf dem wahrscheinlich tatsächlich ein nasser Hund lag, ja. Mal der, von den Formen, also mutmaßlich, bestenfalls, ansonsten. Also wir waren in Holland, da wimmelt es ja von Hunden und Kindern und irgendwie, also vielleicht einer von beiden. Auch ein nasses Kind, ja, was auf dem Teppich lag. Ja, also irgendwas hat da gestunken, ne? Und ansonsten war alles tipptopp. Ah ja, dann gebe ich natürlich 4 von 5 Sternen. Man muss ja auch ehrlich sein. Ja, es gibt ja diesen Spruch, wenn du nichts, also ich frei übersetze, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, sag gar nichts. Ja. Und das ist eigentlich tatsächlich ja auch am sinnvollsten, weil alles, was irgendwie negativ ist, geht ja nicht um Kritik. Also Kritik kann man ja auch, also wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, oh, das ist eigentlich alles okay, aber mich hat jetzt dies und jenes, ist verbesserungswürdig oder verbesserungsüberhaupt fähig, dann kann ich dem Inhaber von einem Restaurant theoretisch oder von, weiß ich nicht, könnte ich auch eine Mail schreiben. Oder persönlich sagen, beim Besuch. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ja, klar, natürlich. Das Schnitzel ist zäh. Das wäre, ja, klar. Okay, das wär, Jürgen, du kriegst ein neues. Genau. Das wäre die Königsdisziplin. Aber der ganze, bei dem Bewertungsding ist ja sowieso, diese Anonymität ist ja immer ganz wichtig. Also die wenigsten kommentieren da ja auch mit Klarnamen und machen da wirklich, also oft sind es ja. Also Max Mustermann, der hat ein Bewertungsprofil. Ja, Max Mustermann, das ist ein 1000-Sasser in Sachen Rating. Der hat zu allem was zu Rating. Sagen. Ja, nee, aber der hat auch viele Ausweise, ne? Von allem. Da ist sowieso, da ist irgendwas ist da im Busch bei dem Herrn Max Muster. Herr Max Mustermann. Es gibt ja auch eine Frau, wie heißt die? Es gibt doch jetzt auch Frau Mustermann, aber wie heißt die? Die heißt nicht Max. Maxim. Anna? Maxim ist ein Männername. Auch eine Frau könnte auch Maxim heißen. Maxine mit Maxine. Nordpol. N wie Nordpol. Ja, gut, okay. Maxine. Egal. Also, Anonymität. Ja, das ist wichtig, weil die Menschen gerne ihre Meinung sagen, aber eben ungern unter ihrem Namen. Genau, nee, es geht halt, es ist in dem Sinne kein kommunikativer Akt, sondern jemand will etwas loswerden. Das ist so, als würdest du irgendwo in den Raum reinkommen, Tür auf, brüllst rein, ja, hier ist alles scheiße, machst die Tür zu und fährst wieder weg. So, ja. Damit nur ja niemand sagen kann, ja, es gibt aber einen Grund, warum es hier laut ist oder hier alles scheiße ist oder es ist, weiß ich nicht, ne, also, und du hast vielleicht auch was damit zu tun oder was auch immer. Es ist halt so eine Einwegkommunikation, die streng genommen jetzt halt nicht wirklich was ist. Klar, man hat einen Sender, man hat ein Medium und einen Empfänger, aber damit ist dann das Minimalziel für Kommunikation erreicht. Aber das eigentlich ist ja ein konstanter Vorgang. So, und der fällt dann hier halt weg. Und genau das ist es hier halt auch. Jemand sitzt da irgendwie beleidigt auf seinem auf seinem Sofa abends, hat seinen Laptop auf den Beinen stehen und kotzt dann einfach mal seine Meinung raus. So, da, das ist eben, das ist eben Beinen. Auch viel. Bitte? Muss mal aufpassen, das kann heiß werden. Das, ja, genau, das kann natürlich heiß werden. Wenn man zu viele Bewertungen schreibt, ne? Genau, danke für diesen Hinweis. Also dann alle. Dieser Laptop, 1 von 5 Sternen, der hat mir die Beine verbrannt. Während ich diese Rezension schreibe, brennen mir meine Oberschenkel weg. 0 von 0 Sternen, HP oder andere. Dann kauft da niemand mehr was. Genau. Ja, das stimmt. Oder es gibt die, die so, ja, das wird man aber noch sagen dürfen. Ja. Ja, davon gibt es im Moment gerade auch sehr viele. Ja. Aber die machen das unter ihrem Namen, ne? So ihre Meinung sagen. Ich glaube, immer mehr machen es unter ihrem echten Namen, weil es halt salonfähiger geworden ist. So aber mit Hochstelltaste festgedrückt. Damit ich glaube, das ist die Grundeinstellung so von Wutbürger-Tastaturen. Wutbürger? Caps Lock ist da automatisch schon aktiviert, glaube ich. Ich glaube, nur wenn man kleinen Buchstaben mal machen will, muss man die Shift-Taste drücken. Das ist genau umgekehrt wie bei normalen Tastaturen, glaube ich. Ja, weil das verleiht Nachdruck. Ne? Dann weiß man, das ist wirklich wahr und das ist auch so. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher, weil das jetzt salonfähiger geworden ist. Deswegen kann man jetzt eher unter seinem Klarnamen auch da, wenn du das vor, keine Ahnung, man kann das jetzt nicht am Datum festmachen, aber wenn du das vor 10 Jahren gemacht hättest, dann hätten wahrscheinlich ganz viele andere gesagt so, okay, hier hat jemand wohl ein ernsthaftes Problem. Ja. Aber mittlerweile springen denen halt dann 5 weitere mit Klarnamen zur Seite und sagen, ja, hat doch recht, genau so ist es. Ja, insofern. Aber gut, das ist Teil der Meinungsfreiheit. Ja, natürlich, natürlich. Es passiert ja auch nicht wirklich was, ne? Also wenn du, das kann man so auch nicht sagen. Vielleicht bin ich auch nicht zu tief in der Szene drin, dieser Die Wutbürger-Szene? Ja, also, und Internet-Troll-Szene. Okay. Also ich stelle mir unter Internet-Trolls so kleine Gnome vor. Mit den lustigen, bunten Frisuren. Ja, diese. Und den Edelsteinen. So, ja, noch so ein Schnuller daneben. Genau. In den 90ern. Ja, nee. Das dachte ich auch mal, bis ich mal so einen gesehen habe. In echt. Der sah ganz anders aus. So ein Internet-Troll. Ja. Wie sah der denn aus? Hatte der keine bunten Haare? Nee, menschliche, fast schon menschliche Züge hatte der. Hat er wenigstens so eine knollige Nase? Ja. Die sehen ja auch fies aus. Die kneifen ja so die Augen zu. Dann siehst du ja schon so gnomenmäßig aus, ne? So stelle ich mir die vor, wenn die dann zu Hause sitzen, so menschgewordene Gnome, weil die müssen ja unheimlich böse gucken. Die gucken ja nicht entspannt da rein, oder? Höchstwahrscheinlich nicht. Oder es ist halt der Normalzustand. Insofern spielt es wahrscheinlich keine Rolle. Also die Aggression und das Angespannte ist der Entspannungszustand sozusagen. Ja. Na, also. Ich habe auch Zornesfalten und ich frage mich immer, wann war ich so zornig? Also, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, aber ja, es ist so richtig zornig, dass ich meinen Zorn anderen so mitten reinhauen will. Ich gucke dann eher, warum regt mich das jetzt gerade so auf? Aber ich glaube, das machst du eher auch. Ich kenne auch einige, die das so machen, die erstmal gucken, okay, warum? Nee, also das ist gelogen. Wenn mich irgendwas trifft, bin ich natürlich zuerst mal getroffen. Das ist wahrscheinlich auch der. Das ist ja auch legitim. Und ist, glaube ich, auch der Normalzustand. Sind ja das Menschen. Heißt, wenn irgendwas passiert und man irgendwo aneckt, macht man die Ecke dafür verantwortlich erstmal und nicht sich selbst. Also zumindest ist das im allerersten Schritt. Im allerersten Schritt ist so die erste Reaktion. So, aua. Das ist so ein Automatismus einfach auch, der dann abläuft, der vielleicht auch mit viel, viel Übung immer weniger eintritt. Aber so wie unsere Gesellschaft strukturiert ist und wie man so aufwächst und wie man das lernt, ist das ja eben schon das Normale und ist ja auch eigentlich okay, wenn dann noch ein Schritt folgt, indem man das Ganze vielleicht noch mal so ein bisschen in Relation bringt. Ja, das mit der Ecke war doch gut. Ne? Man geht rein in irgendeinen Raum, sieht eine Ecke von einem Tisch nicht, stößt sich die Hüfte. und zuerst mal tut das weh. Schreibt mal, aua, scheiß Kante. Und dann im zweiten Schritt, wenn man vielleicht auch öfter in den Raum rein will, überlegt man, okay, Was hat denn überhaupt dazu geführt, dass ich mich da gestoßen habe? Ja, ich habe nicht aufgepasst, ich habe aufs Handy geklotzt, meinen Instagram-Feed geguckt und habe die Kante nicht gesehen. Ein-Sterne-Bewertungen abgegeben. Grade. Genau, ja, für den Tisch, das wäre auch so ein Ding. Ich stoße mich, weil ich einfach total ungeschickt bin an dieser blöden Kante und dann bewerte ich den Tisch mit einem Stern, weil die Kante so spitz ist. Oder bewertest dich selber mit einem Stern, weil du den Tisch dorthin gestellt hast. Das kennt man natürlich auch. Wer hat denn den Tisch dahin gestellt? Ja, so, und genau. Dann so, oh, ich selbst, ja, scheiße, dann muss ich mich selbst bewerten, ja. Ja. Wer hat das hier hingelegt? Genau. Ja, gut, aber das ist halt der nächste Schritt, ne? Dass man überlegt, wie kam es dazu, dass ich mir jetzt die Hüfte hier geprellt habe an dieser Kante, ohne den Hersteller dafür verantwortlich zu machen, ohne, keine Ahnung, auch sich selber mega Vorwürfe zu machen. Einfach so ein Mittelweg, einfach so ein gesunder Menschenverstand zu überlegen, ja, okay, das nächste Mal nehme ich einen anderen Winkel, wenn ich in das Zimmer reingehe, oder ich stelle den Tisch woanders hin. Und dann ist sowas auch gelöst. Dann muss ich nicht meine Wut ins Außen projizieren und dafür sorgen, dass irgendeiner mir das Gefühl wegnimmt. Ja, also ich denke, klar, dass das Ecke- oder Kantenbeispiel vom Tisch ist jetzt ein wenig konstruiert, aber ja? Im Grunde ist die... Ja, ich glaube, es gibt jetzt wenige, die jetzt wirklich so komplett ihren Zorn an anderen auslassen, wenn sie sich den irgendwo stoßen. Nee, aber du... Mensch, das war ein Sinnbild. Ja, deswegen sage ich ja, es war halt konstruiert, ist ja auch okay. Ja. Aber jeder hat sich schon mal die Hüfte an den Tisch gestoßen. Oder Knie oder... Ja, entschuldige, erzähl weiter. Genau. Aber vom Prinzip her stimmt das ja schon. Es geht ja einfach darum, wenn irgendetwas Negatives passiert oder etwas, was man als negativ bewerten könnte, also irgendwas, was unangenehm ist, ist, glaube ich, so die normale oder die häufigste Reaktion bei uns, also jetzt nicht bei uns beiden auch, aber so bei uns in der Gesellschaft, sage ich mal eher, halt einen Schuldigen oder eine Schuldige dafür zu suchen. Also dieses Schuldding ist eben ganz oft, als würde es das dann besser machen. Sagen wir jetzt einfach mal, du gehst irgendwo rein, stößt dich am Tisch und würdest dann tatsächlich, ich meine, das ist jetzt auch weiter konstruiert, aber würdest dann tatsächlich sagen, weiß ich nicht, die Umzugshelfer, die mir geholfen haben und die haben den Tisch da irgendwann mal hingestellt, die sind jetzt schuld daran. Ja, das macht's ja nicht besser. Der Schmerz ist weiterhin da. So, also selbst wenn ein Schuldiger gefunden ist, du kannst ja nichts rückgängig machen. Das, also ich meine, das ist jetzt ein Allgemeinplatz. So, natürlich kann man nichts rückgängig machen, aber es wird dadurch einfach nicht besser. Was ist die Konsequenz? Ja, die Konsequenz ist, indem man anklagt, ist auf jeden Fall klar, ich selber kann nicht der Schuldige sein. Ne, das ist so ein Schuldproblem, so ein allgemeiner Schuldkomplex, doch, denke ich. Ja, wobei, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die dann die Schuld in Anführungszeichen bei sich suchen und sagen, ah, ich bin so scheiße. Das ist dann auch wieder. Wie dumm kann man sein? Ich laufe immer hier vorbei und jetzt stoße ich mich da ständig oder was auch immer, keine Ahnung. Auch da, es hat jetzt nicht nur mit Projektion der Schuld auf andere zu tun, damit man selbst besser wegkommt, sondern es ist irgendwie so ein Reflex, dass man einfach einen Schuldigen sucht, so als würde es das besser machen. Egal, ob das jetzt ein anderer oder man selbst ist. So, das finde ich halt daran nur so erstaunlich. Ja, es ist so sinnlos. Es ist so kontraproduktiv, gar nicht produktiv. Nee, es gibt destruktiv. Ja, und vor allem, es gibt halt einfach statt Schuld einfach eben Verantwortung. Das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Verantwortung zu übernehmen für irgendetwas. Verantwortung ist nicht schlecht, nicht gut. Und Schuld hat ja so einen ganz negativen Besatz, ne? Schuld ist, wenn man was schuld ist, das ist was Schlechtes, ne? Das will man auf keinen Fall sein. Aber nee, Verantwortung ist eher neutral, das meine ich. Klar, kann damit auch eine schlechte Sache einhergehen, ne, wenn man Verantwortung übernimmt für, keine Ahnung was, ne, was Schlimmes. Ja, ich meine, das ist ja häufig auch die Forderung, wenn, keine Ahnung, wenn irgendwas in der Politik passiert und es heißt dann, dafür muss aber jetzt jemand die Verantwortung übernehmen und sich dann die Leute mokieren, dass das so selten stattfindet. Bin fast der Meinung, das ist jetzt, auch das ist höchst subjektiv, aber ich glaube, den meisten geht es eher darum, da auch einen Schuldigen zu finden. Denn wenn jemand mal Verantwortung übernimmt und beispielsweise sagt, oh, hier ist was schiefgelaufen, ich trete von meinen Ämtern zurück, und dann heißt es dann direkt, ja, und damit soll die Sache jetzt aus der Welt geschaffen sein. Ja. Nee, die Sache aus der Welt schaffen kann man nicht mehr, weil sie einfach schon da ist. Das heißt, egal ob ich jemandem die Schuld gebe, ob jemand die Verantwortung übernimmt, die Zeit zurückdrehen kann niemand. Ich meine, nochmal, das sind völlig klare Dinge, aber der erste Impuls ist immer so, ah, dafür muss jemand die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, die wenigsten Leute haben tatsächlich so ein Gespür dafür, was Verantwortung ist. Und das ist eben dann, auch da ist immer so dieses Bewertungsding, da ist was schiefgelaufen, also muss da irgendjemand dafür schuld sein oder Verantwortung übernehmen. Aber wenn jemand die Verantwortung übernimmt, heißt, ja, damit ist es jetzt, ne? Gut, oder was? Du machst ja einfach, ne? Genau. Übernimmst die Verantwortung. Ja, ich verstehe auch gar nicht so ganz genau, warum, ich sag jetzt mal wir, ne? Obwohl ich sehr gut die Verantwortung übernehme. Nee, aber also wir sagen mal wir, ne? Warum wir Angst haben vor Verantwortung, weil in der Verantwortung liegt auch was Großartiges, ein großartiges Geschenk. Nämlich, wenn man weiß, man kann die Verantwortung für Dinge übernehmen, das muss ja nicht immer nur was Schlechtes sein. Man kann auch die Verantwortung für gute Dinge übernehmen. Selbstverständlich. Und wenn man dann erkennt, boah, es ist meine Verantwortung, dass jetzt gerade irgendwas richtig Cooles in meinem Leben passiert, das ist erhebend, ne? Das erhöht deine Selbstwirksamkeit und damit steht und fällt ja am Ende alles. Und das verstehe ich nicht, weil man sich da den Weg verbaut. Wenn man die Verantwortung für vermeintlich negative Dinge ablehnt, sagst du auch gleichzeitig und da schreibst du dann, nö, ich nehme auch keine Verantwortung für gute Dinge. Gut, es gibt, oder habe ich da Unrecht? Ich überlege jetzt gerade, was ein Beispiel ist, dass jemand nur die Verantwortung für gute Dinge übernimmt und die schlechten nicht. wie du eben gesagt hast, eigentlich ist ja Verantwortung was Neutrales und jeder, der das, also so würde ich jetzt mal sagen, jeder, der das halbwegs in sein Leben integriert hat, erkennt auch, dass eben Verantwortung für das vermeintlich Gute dazugehört, als auch das vermeintlich Schlechte. Also das ist eher so eine Lebenseinstellung, glaube ich. Entweder es gibt Menschen, die tatsächlich eher, wenn etwas geschieht, eben Verantwortung übernehmen, im Sinne von, oh, da ist was geschehen. Wie kann man denn damit umgehen? Das hat eher so eine aktive, ja, proaktive Komponente. Und wenn man halt sagt, oh nee, da ist was Schlimmes passiert, wer ist schuld? Findet man meistens keinen. Und wenn einer gefunden ist, macht es das auch nicht besser. So, das ist einfach da. Aus Verantwortung kann was Neues entstehen, aus Schuld in dem Sinne nicht. Nee. Schuld ist einfach nur so wie so ein Punkt. Man versucht so einen Stempel draufzusetzen und das dann einfach so aus der Welt zu schaffen. So, also jetzt ist das Thema geklärt. Der Schuldige ist gefunden, Thema abgehakt. Ja. Was Neues entsteht daraus eben selten. Aber wenn man die Verantwortung übernimmt, eröffnet einem das ja neue Wege. Beispielsweise, keine Ahnung, wenn jetzt einer seinen Job verliert, scheiß Situation, dann kann man halt sagen, der Chef war schuld, weil, oder weiß ich nicht, meine Ausbildung war schuld, meine Lehrer waren scheiße, was weiß ich, die Weltwirtschaft und so weiter und so fort. Ist auch alles okay, aber wenn man halt sagt, Verantwortung, das heißt ja nicht, dass man dann sagt, oh, ich bin selbst schuld. Es ist einfach schuldfrei in diesem Sinne, sondern dass man sagt so, okay, was kann man denn jetzt tun? Was ist jetzt konkret da? Was habe ich denn bisher gelernt? Wie kann ich das, was ich, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so toll geendet ist, aber was kann ich da für Sachen übernehmen und dann eben weitergehen? So. Ja, so ein bisschen lösungsorientierter, ne? Und nicht so in dem Sumpf rumgewühlt und da drin geblieben und geguckt und weitergesucht, bis ein vermeintliches Gefühl von Absolution eintritt, dass es nicht geben wird in diesem Sumpf. Das findet man eher jenseits davon. Genau. Bei Lösungen. Ja, also das stimmt. Und dann gibt es aber auch welche, die dann die Verantwortung einfach für alles übernehmen, auch für Dinge, die nicht in ihrer Verantwortung stehen, nennt man, glaube ich, übergriffig. Genau, das ist der Fachterminus. Übergriff. Ja. Ja, klar, wenn man Dinge zu seinen Dingen macht, die gar nicht die eigenen Dinge sind, dann ist das ein Stück weit übergriffig. Genau, das ist sozusagen das andere Ende der Fahnenstange. Ja, wenn man, genau. Wenn man jetzt das Ganze auf so einem Spektrum aufdröseln will. Genau. Ja, ist auch nicht gut, ne? Wenn man sich für alles verantwortlich fühlt. Und ich glaube, das ist so die Aufgabe, seinen Mittelweg zu finden. Der ist bei jedem anders geprägt. Einige neigen dazu, mehr Verantwortung zu übernehmen, andere ein bisschen weniger. Aber wenn jeder zumindest mal teilnimmt, dann bleibt eben nicht so viel liegen, wie es halt gerade ist, ne? Weil wenn man sich so umschaut, da ist ganz schön viel liegen geblieben an Dingen, für die niemand die Verantwortung übernehmen will. Es liegt da. Genau, und das war auch das, um nochmal auf das Thema Bewertungen zurückzukommen, was ursprünglich der Ausgangspunkt war. Diese Erde. 1 von 5. Nee, aber 2 von 5. genau. Nee, aber das ist eben genau das, was ich meinte mit diesen, eigentlich diese durchschnittlichen Bewertungen sind die wahrscheinlich glaubhaftesten, weil nichts ist nur gut oder nur schlecht, sondern es steckt irgendwo mittendrin, aber für diese. Irgendwo zwischen. Perfekt! Perfekt. So, Schluss. Hier können wir aufhören. Genau. Aber das bedarf natürlich auch einer differenzierteren Betrachtungsweise. Weil, wie gesagt, wenn jemand total angepisst ist, kann der super schnell seinen Hass da in die Tasten hauen. Genauso, wenn du total begeistert bist und wirklich so völlig einfach nur willst, ich möchte jetzt einfach, dass der eine gute Bewertung Das hat. kenne Und ich. Das liegt mir näher als ja. diese Ein-Sterne-Bewertung, diese überschwängliche 5-Sterne-Bewertung, wo ich Ja. dann am nächsten Tag wie nach so einem Suff denke, oh. Also nicht jetzt nur bei Bewertung oder wenn ich für was brenne, ne, dann kann ich eine Kuh totquatschen und Leuten Dinge total schmackhaft machen. Und manchmal merke ich dann so im Nachhinein, ey shit, der ist jetzt komplett dabei. Und ich denke so, ah, vielleicht ist doch nicht so der Shit. Ja. Genau, aber das ist eben genau das, man muss für eine differenziertere Betrachtungsweise, muss man sich mehr, ja, Arbeit machen, wenn man jetzt das Wort benutzen will. Man muss sich einfach damit mehr auseinandersetzen. Beide Extreme die sind ja auch okay. Das heißt, ich habe tatsächlich auch schon eine Ein-Stern-Bewertung abgegeben. Ja, für was war das? Erinnerst du dich noch? Ja, für einen Automietservice, wo man Autos online mieten konnte. Und ich habe 14 Versuche gebraucht, um mich dort zu registrieren. 14 Ah, Versuche, war ich da also. auch beteiligt? War das so ein Das Umzugsauto? war ein Ah Umzugsauto, ja, jawohl. da war ich Da hat beteiligt. nichts geklappt und nachher konnte man das Auto nicht zur bestimmten Zeit zurückgeben. Dann gab es noch eine Tanknachzahlung, also es war irgendwie. Ich habe das verdrängt. Ja, ich eigentlich auch. Deswegen, es ist im Grunde auch da, habe ich aber im Nachhinein gedacht, ja, was bringt Und das jetzt? jetzt? Was bringt Da das denken jetzt? die, oh nein, wir müssen Genau. unser Automietservice zusperren. Exakt. Ex Nein, exakt, er ja. hat uns schlecht bewertet. Herr Kraus, Diese möchten Sie. Wortmacht! Diese Wortmacht! Christian Kraus hat uns zerstört mit seiner Wortmacht. Wir werden nie wieder ein Umzugsauto vermieten. Demütig möchten wir um Entschuldigung bitten. Nehmen Sie diesen Geldkoffer. Hätten uns auch einfach ein cooles Auto geben können. So. Ja. Umzugswagen, abgeranzten Umzugswagen. Nee, aber das ist halt das. Aber das ist mir natürlich leicht gefallen. Ich war angenervt, ich war angepisst. So, da habe ich das Ding da reingehackt, auf Enter gedrückt, so, ja, Dann so, perfekt. ha! Ja, super. Ging's dir besser? Vermeintlich ja, aber nicht wirklich. Also hat ja auch da hat an der Sache nichts geändert. Es gab die Tanknachzahlung, es gab die Probleme beim Anmelden, es gab, also es hat nichts mehr, im Nachhinein nichts mehr geändert. Auch Ist da, wenn irgendwie man. auch so ein bisschen kindisch, ne? Es ist sehr kindisch, ja. Ja, so. Ja. Genau. Und wenn ich mich da jetzt hingesetzt hätte und hätte tatsächlich mal geguckt, was war denn auch vielleicht gut gelaufen dabei, hatte ich gar kein Interesse dran und gar kein Auge für. Wahrscheinlich, weil nichts gut gelaufen ist. Natürlich, natürlich. Also in meinem Fall war es natürlich so, es gab wirklich nur einen Stern. Also ganz objektiv Die natürlich. Mitarbeiter, die waren auch alle so richtige. Mitarbeiter hab ich überhaupt keinen gesehen. Alles online heutzutage, alles online. Nicht mehr wie früher, wo Da man da erreicht man noch ja niemand mehr. überhaupt. Kannst nirgendwo mehr hingehen Obwohl mich selber. das manchmal wirklich aufregt, ne? Neulich erst in einem Online-Shop wollte Dass man ich in einem Online-Shop anrufen. nicht hingehen kann, das ist Nee! für mich auch die größte Schweinerei. Das ist die größte Schweinerei. Das Also. machen die mit uns. Nee, ich wollte da anrufen, weil ich Ja, okay. Also, ne? Da fängt es auch schon wieder an. Wenn ich die Geschichte jetzt so erzähle, dass ich gut dabei rumkomme, dann erzähle ich, ja, ich habe was bestellt und hatte da noch eine Nachfrage und dann gab es nicht mal eine Servicenummer, nur E-Mail oder irgend so ein Online-Assistent und das war mir zu anstrengend. Aber in Wirklichkeit war es so, ich hatte mit PayPal bezahlt und da stand noch unsere alte Adresse drin und dann war die Ware, eine sehr sperrige Ware, unterwegs zur alten Adresse und ich so, shit. Also war eigentlich mein Fehler, ne? Und ja, am Ende konnten die gar nichts dafür und die können auch entscheiden, ob die eine Hotline haben oder nicht. Aber in dem Moment hätte ich dann auch so eins von 100 Sternen. Bis 100. Ihr Arschlöcher, ich will euch Eins von 100. anrufen. Ja. Seltsames Rating-System, ja. Eins von Ja, aber 100. jetzt muss man ja dazu sagen, Tausend. es gab ja keine Bewertung. Du hast das Ding ja nicht schlecht bewertet. Nein, aber mache ich So. noch. Nee. Genau. Was nicht ist, kann ja noch werden. Nee, Genau. nee, mache ich auch nicht. Ist ja meine Schuld gewesen, ne? Und wenn die sich Schuld. entscheiden, Schuld, Das sind wir wieder. ich bin Ja. schuld. Ja. Nee, aber wenn die sich entscheiden, keine Hotline zu haben, ist es auch denen ihr Recht, ne? Dann kann ich woanders bestellen. Wenn mich das stört, bestelle ich woanders einfach, wo es eine Hotline gibt. Oder ich kaufe es halt im Ort, wie du dein Fußbad, ne? Das ist sehr zu empfehlen. Also Stärkt die Wadenmuskulatur. ich habe auch schon Sachen im Ort gekauft. Ich auch schon mal. Viel auch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. 5 von 5 Sterne für diesen Kommentar. Hey, früher habe ich meine ganzen Weihnachtsgeschenke im Ort besorgt. Da bin Als ich richtig weit gelaufen. du noch so jung warst und kein Auto Da hattest. gab es noch keine Autos, keine Busse, nix. Genau. Wir hatten ja nix. 1850 damals, Sag mal. das war Nee, schon. da bin ich zu Fuß gelaufen, ey. Da gab's, haben mir auch die Leute nur das geschenkt bekommen, was im Ort gab, ne? So fancy Sachen wie kleine Häkeltischdecke, wirklich. Oder eine Kerze in Form eines Bierglases. Ah, nee, das warst du. Die hast du. Die habe ich mir gekauft, Ja, ja. wir haben nämlich hier eine Kerzenfabrik, müsst ihr wissen. Hat jetzt gar nichts mit bewertet, obwohl, die könnten wir auch mal bewerten. Also damals war es cool. Die hatten echt coole Sachen, so Gläser. Da war dann eine Kerze drin, die ausgesehen hat wie Bier oder Cola. Wow. Ja, das fand ich richtig stark. Also könnte man jetzt mal noch 5 von 5 Sternen für diese geilen Kerzen. Ja, ob das immer noch so ist, keine Ahnung. Können wir mal gucken. Ja, Schade, ja. haben jetzt gerade nichts da zum Googlen, sonst würde ich mal gucken, wie die Kerzenfabrik so bewertet ist. Genau. Ja, Ich habe nur Gutes davon gehört. bestimmt gut. Ja, Bestimmt gut. ich schicke da auch immer Leute hin, ne? Wenn jemand eine Kerze sucht. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich zur Autobahn komme? Ja, Direkt tatsächlich. neben der Genau, Kerzenfabrik. fahren Sie an der Kerzenfabrik vorbei. Neben Aldi. Auf die Autobahn. Da schicke ich immer die Leute hin, dass sie vorbeifahren sollen. Okay, wir haben uns ganz schön hier um Kopf und Kragen geredet. Gibt es da noch irgendeinen Aspekt an Bewertungen, der dir jetzt auf der Seele brennt? Nein. Ja, es ging so querbeet. Ich meine, man könnte jetzt auch noch ausholen und das genauer ausführen, was für Hintergründe es haben könnte, dass eine Person so bewertet. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man das jetzt fürs Erste ankratzt. Ja, ich meine, das Thema Bewertung ist mit Sicherheit auch in 1000 verschiedenen, keine Ahnung, irgendwelchen Aufsätzen schon behandelt Chrissy, worden. es gibt alles schon. Es gibt alles Na? schon. Kreativität ist es, neu zusammenzusetzen. Ja, schön. Ich glaube halt, was tatsächlich, glaube ich, auch noch so ein Aspekt ist, das fällt mir jetzt nur gerade abschließend ein. Nee, ich habe auch noch was. Ich zuerst. Ja. Viele Bewertungen, ich glaube, also wenn Unternehmen heutzutage Menschen animieren, Bewertungen abzugeben. Wir haben das Ganze ja jetzt eher so aus der Nutzerperspektive betrachtet. So aus dem, im Na, Sinne von, halb. ja, aber im Sinne von, was veranlasst Menschen dazu zu bewerten, was ist so. Es gibt ja auch einen Grund, warum Unternehmen beispielsweise sich bewerten lassen. Also ich meine, klar, wenn du, sobald du einen Google My Business Eintrag hast, oder ist ja jetzt mittlerweile in Maps integriert, aber egal, also wenn du bei Google da irgendwie vertreten bist, kannst du dich nicht davor schützen. Also dann bist du quasi öffentlich und kannst einfach bewertet werden. Man könnte sich da jetzt komplett zurückziehen. Aber das ist jetzt gar nicht Thema. Aber Unternehmen, die machen ja oft tatsächlich, die Unternehmen ja Anstrengungen tatsächlich, sich bewerten zu lassen. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene, weiß ich nicht, Softwares und so weiter und so fort, oder wo es dann auch darum geht, irgendwelche E-Mail-Abfolgen, dass Leute animiert werden. Und die meisten fragen ja hauptsächlich ihre zufriedenen Kunden an und sagen so nach dem Motto, wenn sie zufrieden waren, dann bewerten Sie uns bitte. So nach dem Motto, wenn Sie zufrieden waren, sagen Sie es jedem. Wenn Sie unzufrieden waren, sagen Sie es bitte nur uns, hinter vorgehaltener Hand, damit das niemand sonst mitbekommt und wir vielleicht diesen Fehler aus der Welt schaffen können. Was dann wiederum, wie wir eben gesehen haben, wahrscheinlich kaum einer macht. Aber gut, so, das heißt, Unternehmen machen das hauptsächlich, um ja einfach ihr Online-Profil, wenn sie irgendwie aufgefunden werden, ich will es nicht sagen zu beschönigen, aber eben schon einfach positiv dazustehen. Klar. Das ist, glaube ich, der eine Grund. Ist doch legitim, ne? Natürlich ist es legitim, aber es geht weniger drum, tatsächlich um Kritik. Stimmt. Also ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich, wir schreiben jetzt hauptsächlich zufriedene Kundschaft an, die uns bewertet. Und wenn da einer keine 5 Sterne gibt, oh, das ist schon blöd. So, das ist so schade. Das trübt ein wenig den Schnitt oder die So die den Bewertungsdurchschnitt. Löschagentur, aber, werden Sie tätig. Genau. Es gab eine 4 von 5 Sterne Bewertung. Ich glaube, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist tatsächlich, weil man wird ja oft auch angefragt, für irgendwas zu bewerten. Beispielsweise, wenn du in der Service-Hotline oder sowas rufst, da kommt ja immer sowas wie, zu Servicezwecken wird dieses Gespräch aufgenommen, aufgezeichnet. Wenn Sie damit einverstanden sind, sagen Sie ja. Auch da glaube ich, der wirkliche Service-Gedanke ist da so ein wenig. Ja, deine Ja's rauszuschneiden, um die dann. So, nee. So, das war jetzt keine so paranoide. Nee. Nee, alles gut. Ja. Ich sage immer so, Möchten Sie diesen Vertrag abschließen? Ja. Genau. Nee, aber ich glaube, da liegt der Grund dafür ist einfach, dass dort eben die Mitarbeiter bewertet werden sollen und dass da Schwachstellen irgendwie aufgedeckt werden sollen, aber weniger jetzt wirklich im Sinne der Kundschaft, dass man sagt, ja, auch so lösungsorientiert, ne? Wir müssen den Kunden jetzt wirklich den besten Service bieten, sondern es geht einfach nur darum, die wollen vermeiden, dass Kunden sich von irgendeinem Service-Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin irgendwie angegriffen fühlen, schlecht behandelt fühlen, und der wird dann gegangen. Da bin ich absolut. Also, das ist dann schon, jetzt kommt doch so ein bisschen meine paranoide Ader durch. Natürlich ist das auch so ein bisschen, um das Ganze zu überwachen. Warum sollte ein Chef oder eine Chefin das Bedürfnis haben, mich danach zu fragen, wie seine oder ihre Mitarbeiter mich behandelt haben? Also ich war ja sehr lange daran beteiligt, dass zum Beispiel McDonald's-Mitarbeiter und noch von anderen paar Geschäften ihre Jobs möglicherweise verloren haben. Nee, war ich nicht. Doch, war ich beteiligt, aber die haben den nicht verloren. Ich war nämlich sehr lange Mystery-Shopper. Das klingt ja total abgespaced, ist nichts anderes als Testkäufer. Und da muss man ja auch die Mitarbeiter bewerten. Und ich weiß auch nicht, ob das dann irgendwie dazu beigetragen hat, dass die ihren Service verbessern, genau wie du es jetzt beschrieben hast, sondern wahrscheinlich eher so, der war schlecht. Es hat dann Konsequenzen. Ja, so eine Überwachung, ich weiß nicht. Es ist halt ein schmaler Grat zwischen Überwachung und Qualitätsmanagement. Weil klar, du musst natürlich schon schauen, du kannst jetzt, wenn du jetzt in 2-Mann-Unternehmen bist oder hast einen Angestellten, 2, 3, was weiß ich, kannst du das noch selbst leisten. Ist schon klar. Ja, ich übernehme das auch selber. Ich ziehe mir dann so eine Nasenbrille an, wenn ich meine Mitarbeiterinnen überprüfe. Ja. Und dann so einen Hut und eine Zeitung. Und dann hocke ich mich einfach mal so ins Geschäft. Ja. Beobachte sie eine Weile, sagt, beachten Sie mich nicht. Genau. Ich bin Guy Incognito. Ja, genau. Was ist die weibliche Version von Guy Incognito? Gal Incognito? Keine Ahnung. Ja, also dann kann man das selber machen, ne? Ansonsten beauftragt man so seriöse Menschen wie mich, die dann Geschäfte testen. Ja, ab und an. Du machst das nicht mehr, ne? Du hast das ja auch mal kurz gemacht. Ich habe das auch mal kurz gemacht, ja. Aber eigentlich nur, um günstig Sachen zu bekommen, ne? Genau. Man muss da immer was kaufen. Also bei McDonald's, da habe ich mich echt fett gefressen. Muss man immer, keine Ahnung, so ein Menü kaufen und das verzehren innerhalb sehr kurzer Zeit und dann so Zeit messen, wie lange der braucht, um den Burger zu braten oder so. Ja, und da, bei sowas, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich kein Fleisch mehr esse und McDonald's-Testkäufe für mich nicht in Frage kämen, aber allein da, also es gab Ich mache das auch nicht mehr. nee, aber es gab eine Zeit, da habe ich das ja auch mal gemacht. Du hast die Zeit gestoppt für mich. Ja, genau. Ich war sozusagen der Aber Mystery Shop. das darf man nicht so laut sagen, denn man soll die Testkäufe immer alleine Ja, man soll die durchführen. alleine machen. Also im Nachhinein, jetzt können sie uns das Geld, also können sie dir nochmal zurückfordern. Oh nein, wie viel Wenn war das? dieser Podcast viral geht, oh mein Ohoho, Gott. es darf nie passieren. Also, ich bin guter Dinge, dass das Bitte nicht passiert. bewertet uns ganz schlecht, wenn die Möglichkeit besteht. Der mieseste Podcast. Nee, aber man ist sich doch, während man das gemacht hat, schon so ein wenig Schäbig. schäbig vorgekommen, Ja, jetzt so ernsthaft. richtig Weil Assi. man denkt so, die haben eh einen relativ. Also ich will jetzt nicht sagen, einen Ja. Scheißjob. Also Ja. das wäre jetzt auch unhöflich den Menschen gegenüber, die diesen Job machen, aber einfach ein sehr, mit Nee. Scheißjob meine ich einen sehr, sehr Einen anstrengenden, anstrengenden Job. Es ist kein sehr, Scheißjob. Es kommt drauf an, nee, mit welcher nee, nee, Einstellung du nee. das machst. Deswegen sage ich das, das war jetzt so Nee, lapidar dahingesagt. Aber das das ist war ein. sau. Das war. Ja, okay. Ist einfach, die haben ja eh schon in der Regel keine hohen Einnahmen, haben schlechte Arbeitszeiten, da ist Na, ständig, du da, riechst nach Fett, ey, nach Frittenfett, wenn du abends genau, es heimkommst. piepst ständig, da Ja. piepst an einer Tour irgendwie die, keine Ahnung, Kasse, dann Dann ist die McFlurry-Automat ist kaputt. McFlurry, genau, ist kaputt. Natürlich ist der kaputt, wie überall auf der Welt, in den McDonald's-Filialen, das ist Ja. Ach der du, Running Gag. wir waren schon lange nicht mehr da. Das ist jetzt alles ganz anders. Du bestellst ja auch an so Displays jetzt. Du hast ja mit den Leuten nur noch zu tun, wenn du das nicht hinkriegst, weil du alt bist, so wie ich. Ich kann das nicht. Okay. Doch, ich kann's. So, und dann holst du es ab. Fahr Ja. eh durch den McDrive, wenn ich da hingehe. Naja, aber auch das könnte. Wenn ich da hingehe, fahre ich durch den McDrive, so auf den Ich Rollerblades, leih ja. mir dann ein Auto, damit ich da durchfahren kann, damit ich nicht rein muss und Genau. mit diesem Display konfrontiert bin. Nee, aber das könnte ja auch, ne, wenn jetzt irgend so ein Ein-Sterne-Bewerter Testkäufer wird, dann kann der ja auch sich so richtig erhaben fühlen, wenn er da die Filiale betritt und weiß, haha, ich habe jetzt in der Hand, was mit dir passiert. Ja, da muss man schon ein sehr verdorbenes Subjekt sein, glaube ich, dass Doch, ich das glaube, wirklich das so ist. gibt's. Gibt es mit Sicherheit, aber ich weiß jetzt nicht, ob die tatsächlich dann sich die Mühe machen, um Mystery Shopper zu werden. Aber Ja gut, du klar. kannst ja Geld verdienen, ne? Genau, also man kann eigentlich zwei Dinge kombinieren, nämlich Ja. seine Kasse ein bisschen aufbessern und gleichzeitig seine Meinung. Obwohl, also für diese Checks, ne, gab es eigentlich nicht so viel Nee, Geld. nee, nee, also weil es kein lukratives Geschäft Nee, ist. Ja, gar nicht. es war Es ging mir auch drum, ich so fand das nebenher. cool, ne? Es Dass ging mir auch darum, die Menschen zu bewerten und bestenfalls um ihren Job zu bringen. Nein, mir ging es drum, ich fand das cool zu erzählen, ne? Jemand zu sagen, ja, ich bin Testkäuferin und ich kann kostenlos in einem Restaurant essen. Du warst nur McDonald's, was? Aber nee, ich habe auch später Friseure getestet. Da durfte ich mir auch die Haare machen lassen. Das war richtig gut. Konnte ich Okay. aus so verschiedenen Leistungen auswählen. Ja, Ja, gut. das war auch okay. Ich sah nicht aus wie, ja. Also, ja. Nun gut, was mir eben noch eingefallen ist, ist, dass ich Bewertungen an sich gerne reduzieren möchte. Also jetzt nicht nach dem Urlaub, das mache ich weiterhin. Aber ja, weil ich das, warum mache ich das? Keine Ahnung. Weil ich es sinnvoll finde. Aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man trifft ja Leute und was macht man? Man kann sich davor gar nicht frei machen, dass eine Bewertung in einem aufploppt. Und ich will das stoppen. Ich will am liebsten jedem irgendwie bewertungsfrei begegnen. Ich weiß, dass das utopisch ist, aber ich verbiete es mir. Also wenn ich jemanden treffe, früher war es so, ich habe denjenigen von unten bis oben gemustert, habe geguckt, was hat er für Schuhe an, was hat er für Kleider an, wie sieht das Gesicht aus, ne? Hat es schon Falten? Was ist da? Ne? Sind die Haare gefärbt? Wie ist die Augenfarbe? Ich habe da so alles Mögliche abgecheckt, was mir eigentlich an Infos gar nichts weiterbringt in dem Kontakt mit der Person. Aber es ist ja eine Bewertung. Ich bewerte das ja. Ich sehe ja nicht nur, ah, trägt die und die Schuhe, sondern ich denke so, ach du Scheiße, die könnt ihr mal neu kaufen, ne? Oder so. Und das verbiete ich mir jetzt. Wenn ich Menschen begegne, schaue ich denen hauptsächlich ins Gesicht und versuche so aufploppende Bewertungsgedanken einfach hinten anzustellen. Ja, das war ja das, was ich irgendwann mal, ich will jetzt nicht sagen eingangs, sondern zwischendrin irgendwo zwischen gesagt habe. Der Name ist gut, merkst du. Ja, ne? Ja, ich merk's, ja. Dass man schon irgendwie auch so ein bisschen drauf konditioniert ist, sodass das immer so der erste Impuls ist, dass man, sobald man mit irgendetwas in Berührung kommt, eine Bewertung nicht abgibt unbedingt, aber eine Bewertung irgendwie in sich spürt. Und dann geht es eben drum, klar, wenn man die nicht äußern will, sie einfach nicht zu äußern, so, das ist ja der erste Schritt. Oder dann vielleicht wirklich dann zu schauen nach und nach, vielleicht, dass auch dieser spontane, dieses, wie du gesagt hast, dieses Aufploppen von diesem Bewertungsding, dass das vielleicht irgendwie auch mit der Zeit ein wenig nachlässt, einfach dadurch, dass du es weniger machst. So, also dass man sich wirklich halt aktiv, dass man denkt so, es ist völlig egal, ob der jetzt gelbe, grüne, schwarze Schuhe oder Zähne hat. Gut, dann kann man ja einen Schritt zurückgehen, ne? Genau, also wenn die Geruchsbläser, ja, aber die kann auch bei Füßen, kann die auch groß sein. Zum Beispiel bei dir in deinen neuen Barfußschuhen, ey. So, genau, sieht so aus. aber dass man es halt dadurch schafft, einfach so, ja, auch da, indem man Bewertungen weniger Platz in seinem Leben einräumt, dass es nach und nach weniger eine Rolle spielt. Das ist ja wie mit allen, im Endeffekt sind das ja auch ja, wie Gewohnheiten. So. Sehr unbewusst ablaufende Dinge, die man für Automatismen hält, die aber trotzdem vielleicht, also die auch Automatismen sind, die man aber durch, ja, wenn ich jetzt sage, neue Konfiguration, klingt das ja, doch, ganz so mechanisch. Man muss sie ersetzen. Ja, aber es ist halt, ist ja jetzt in dem Sinne kein so ganz mechanischer Akt, aber sondern eher sowas Inneres, aber dass man es eben so hinbekommt, eben diesen Bewertungsautomatismus ein wenig zu unterbrechen und eben ja offener auf Menschen und Situationen zuzugehen. Ja, es ist vor allem ja auch so entspannend, wenn gerade die eigene Meinung gar nicht gefragt ist. Ne, wenn man sich da mal von löst, dass man immer seine Meinung sagen muss, das ist doch entspannend. Wer ist man überhaupt, dass man denkt, die eigene Meinung spielt jetzt so eine große Rolle? Und ich meine damit nicht, dass man immer die Schnauze hält und zu nichts mehr eine Meinung hat. Das ist ja auch gefährlich, ne? Wenn man zu nichts eine Meinung hat. Aber es gibt einfach viele Themen, zu denen man am besten einfach mal die Fresse hält. Ja, es interessiert in der Regel tatsächlich auch wenige Leute. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt sagt so, du bist unwichtig oder andere sind wichtiger, sondern jeder ist gleich wichtig oder unwichtig. Und ich glaube, das ist, ja, auch das ist halt so ein Zeitgeist-Ding. Viele verwechseln ja so Meinungsfreiheit mit Meinungspflicht. So, dass sie, weil eine Meinung hat, glaube ich, tatsächlich zu jedem Thema irgendwie jeder. Klar, wenn man sich jetzt mit etwas gar nicht beschäftigt hat, kann man vielleicht sagen, ich weiß davon nichts, ich habe da keine Meinung zu. Aber in den meisten Fällen, alles, was einen so ansatzweise betrifft, hat man automatisch eine Meinung zu, und das ist ja auch okay. Aber viele verwechseln das dann wirklich mit der Meinungsäußerungspflicht. So als wäre es dann, als gäbe es jemanden, der sagt, wenn du eine Meinung hast, dann bist du verpflichtet, die auch kundzutun. Mündlich so. Und schriftlich. Mündlich, schriftlich, mit Caps Lock. So, und das ist ja das, weil es wird ja oft dann gesagt, so Meinungsfreiheit wird immer so als Argument auch genommen, eben andere zu bewerten oder vielleicht auch zu beleidigen und sowas. Es gibt, ja, das ist ja der Gag. Es gibt ja Meinungsfreiheit, sonst würden man ja diese ganzen Beleidigungen und vielleicht jetzt auch, ich spreche jetzt von Bewertungen, die wirklich nicht mehr sachlich sind, deswegen sieht man die ja auch überall. Ja. Weil es diese Freiheit gibt, also die Freiheit gibt's, aber es gibt keine Pflicht, diese Meinung tatsächlich kundzutun, und man könnte sie einfach für sich behalten, wenn man denn wollte, will man aber nicht. Und insofern, glaube ich, ist das auch noch ein Teil des Ganzen, der so an das anknüpft. Absolut. Was wir eben gesagt haben. Top eBay, ja, gerne wieder. Genau. Stand bei mir als ich bei eBay noch aktiv war, stand das überall, ne? Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ja, danke schön. Bitte. Das hat mir viel bedeutet. Ja, glaube ich. Schon immer. Gut, du, ich glaube, so langsam haben wir alles erzählt, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Alles, also, alles. Ausführlichst. Das wissen wir. Genau. Es gibt keine andere Meinung dazu. Nee, auf keinen Fall. Es ist auch die beste Meinung, die wir jetzt geäußert haben. Exakt. Und wir haben auch noch Meinungen zu ganz vielen anderen Themen. Mal schauen, was wir in unserer zweiten Folge uns so erzählen. Auf jeden Fall fand ich, es hat richtig Spaß gemacht. Wie fandst du das so jetzt, Chrissy? Ja, du, so also ein wenig unnatürlich mit so einem Mikrofon vor der Schnauze, aber ansonsten halt wie so ein etwas langwieriges Gespräch mit dir. Okay, ja, und wir reden eigentlich auch nicht Hochdeutsch miteinander, sondern eher Dialekt, aber das wollten wir jetzt Das niemandem antun. hört man auch Mit so. Sicherheit, Das ja. hört man auch so. Aber wir bemühen uns. Wir waren stets bemüht. Stets bemüht, halbwegs verständlich zu sprechen. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ja. Schon. Ja, wenn nicht, kann es ja jemand bewerten. Ja, dann sagt es uns. Aussprache, also ich würde sagen, so Aussprache 3,5 von 5. Okay, Chrissy, aber du weißt schon, dass wir jetzt auch einen Insta-Account brauchen für irgendwo zwischen. Das ist schön für den Insta-Account. Ey, wir brauchen auch Fotos. Den kannst du gerne betreuen, den Insta-Account. Okay, gut. Werde ich tun. Ich sag Gut. dir dann, wie viele Follower wir haben. Ich frage einfach nach, wenn es mich interessiert. Okay, in diesem Sinne, kommt gut durch die Woche und ja, bewertet mal ein bisschen, aber nur dann, wenn Wenn ihr was. alles, nur wenn alles top ist. Ansonsten einfach Schnauze halten. einen berittenen Herold losschicken, der die Kunde der Kritik uns zuträgt. Oder vielleicht auch mal den direkten Kontakt suchen. Das direkte Gespräch finde ich ganz erfrischend, wenn Kunden kommen und sagen, hör mal, das und das ist passiert, fand ich nicht so cool. Also hatte ich auch schon und darauf reagiere ich mit Herzenswärme. Raus, verlass den Laden. Nee. Nee. Nee, wirklich, das ist sehr erfrischend und gut. Muss man auch damit umgehen können, weil dann sieht man, wenn einem die Farbe aus dem Gesicht fällt. Wenn man so eine Bewertung liest und ist zu Hause im stillen Kämmerlein, eher nicht. Aber ja, das ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Versucht das mal. Mal offen eure Meinung zu sagen und auch auszuhalten, wenn jemand vielleicht anderer Meinung ist. Gut, in diesem Sinne trinken wir noch einen Kaffee jetzt, oder? So sieht's aus. Gut. Alles klar. Dann bis bald. Ciao. Ciao.